Ja, hallo und herzlich willkommen zum 53. ConnenCast. Heute wieder einmal ein Themen-Podcast, nachdem wir letzte Woche ja schon den ersten Kit-Band besprochen haben. Und heute geht es dann, wie im letzten Podcast schon angekündigt, um den 74. Detective Conan-Band, der ja erst vor kurzem auch hier in Deutschland erschien, zeitgleich mit dem zweiten Kit-Band, der dann nächste Woche von uns besprochen wird. Ja, und mit dabei ist heute auch Marcel. Ja, einen schönen guten Tag. Und Clemens. Dann begrüße ich noch unseren Stargast, das ist Kevin. Moin, moin. Mit dabei ist auch mal wieder Ischück. Hallihallo. Und dann Manuel. Hi. Und zuletzt noch Olli. Hallo. Ja, heute mal wieder eine etwas größere Runde. Wieder einmal 7 Teilnehmer heute hier am Podcast, inklusive mir. Ich hoffe, wir können heute trotzdem zeitnah, also relativ knapp, den Band besprechen und euch einen Eindruck vermitteln, ob man sich den Band kaufen sollte, was darin passiert. Ja, und wie der ganze Band aufgebaut ist und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles, wie bei jedem Podcast zu einem Band üblich. Und tja, da fangen wir mal wie immer an mit dem Cover des Bandes. Da ist ja dieses Mal Conan zu sehen in einem Pullover mit einem Stern drauf. Und ja, hinter ihm ist ein Sessel zu sehen oder ein Stuhl. Ich weiß nicht, in welche Kategorie das fällt. Das müssen die Experten jetzt hier wissen. Ja, also ich muss mal sagen, da Band 74 ja auf dem Japan-Tag, ne, ist es mein erster japanischer Conan-Band gewesen. Und damit auch das erste Mal, dass ich einen Conan-Band wirklich vergleichen konnte zwischen Deutsch und Japanisch. Mit allem vorne, hinten, Inhalt. Okay, Inhalt nicht, ich kann kein Japanisch. Aber auffällig ist, dass in Deutschland wirklich ein Sessel zu sehen ist, in Japan aber ein Stuhl. Ja, die Unterschiede existieren natürlich immer, da das Bild aus dem japanischen Manga wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt ist vom Verlag, ja, und EMA nicht zur Verfügung gestellt wird. Ich schätze mal, es ist so, weil auf den ganzen ausländischen Varianten es ist nirgendwo dieser Stuhl zu sehen, den gibt's nur in Japan. und dementsprechend, ja, es wurde jetzt in Deutschland auch ein anderes Motiv gewählt. Ist natürlich immer noch gut, dass es ein Bild gibt und nicht wie bei zum Beispiel in Frankreich oder so, dass es einfach nur ein farbiger Hintergrund ist, wo dann Conan drauf zu sehen ist. Das finde ich immer sehr schade. Ja. Ja, in Europa macht das wohl Deutschland am besten. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den EMA hier gegenüber anderen Publishern hat, aus anderen Ländern natürlich. Aber denkt ihr wirklich, EMA macht für jeden Conan-Band ein eigenes Bild? Das kaufen die wahrscheinlich irgendwo. Ja, oder für irgendwen, ne? Oder das unter Creative Commons steht. Ja, oder bei Google einfach da, ja eben, eingeben und dann... Ja, das hatten wir ja schon mal besprochen, wir haben ja keine Angaben, woher das Bild genau stammt. Das fände ich mal sehr interessant, aber ist ja auch nur so ein... Ich werde mal anschreiben. So. Hat denn das heute das Cover von Band 74, dieser Sessel, hat denn der was mit dem Band irgendwie zu tun? Also ich habe den jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Fall gesehen. Also die Hintergründe haben eigentlich nicht immer so direkt was mit den Fällen zu tun, aber sie spielen doch eine gewisse Rolle teilweise. Es sieht ja so nach so einem antiken Möbelstück aus. Auf jeden Fall in Japan ist, glaube ich, deutlicher zu sehen, ja, würde ich sagen. Allerdings. Und dementsprechend würde ich sagen, hat das was mit dem zweiten Fall zu tun in diesem Band, wo wir aber natürlich später noch drauf eingehen werden. Mhm. Also das war überhaupt ein ziemlich guter Fall, kann ich mal vorab sagen. Mir persönlich fällt auf, dass diese Einrichtung doch stark an der in Band 51 erinnert, in dem wir auch einen Ausschnitt aus einer Wohnung sehen können auf dem Cover. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber solche Motive im Hintergrund gibt es natürlich häufiger mal. Und ich finde es immer schön, auch wenn man sich das deutsche und japanische Cover mal vergleicht, ich habe es ja auch hier, den japanischen Band, dann finde ich das beim japanischen vor allem so, dass es ziemlich klassisch eingerichtet ist, also so wie man es ja von Japanern gewohnt ist. Richtig, Gewohnt oder gewöhnt ist jetzt die Frage. Die stellen wir uns nachher nochmal, ne? Ja, und zwar mit diesem Teppich und mit der Holzwand im Hintergrund, das finde ich immer sehr schön. In der deutschen Version ist auch ein Teppich dort, aber der sieht eben ein bisschen deutscher aus, finde ich. Also hat so wirklich so ein bisschen, so altdeutschen Hintergrund. Also, ja. Gut, dann gucken wir uns mal die Rückseite an, um hier nochmal weiterzukommen. Da ist nämlich Goro im Schlüsselloch zu sehen. Das erste Mal, dass kein Charakter, also keine Person im Schlüsselloch zu sehen ist, sondern eine Katze oder ein Tier. Bist ja auch die einzige insgesamt. Und ja, der Text ist dort, finde ich, ein bisschen kurz gehalten und ja, also der spiegelt auch nicht wirklich so die zentralen Punkte wieder. Nein. Das hätte man irgendwie besser machen können, finde ich. Muss ich hier mal kurz und knapp kritisieren. Muss ich genauso sagen, ja, weil da fehlt mir viel. Also vor allem der zweite Fall, der wird hier eigentlich gar nicht erwähnt. Ja, und auch, dass die Geiselnahme in der Detektei mittendrin in diesem Text erwähnt wird und zuerst der Detektivwettstreit angesprochen wird, der eigentlich am Ende des Bandes ist. Genau. Das ist ja ziemlich konfus und man hätte da vielleicht auch noch auf Subaru Oki eingehen können, der ja auch genauso wie bei Masumi Sera, die ja hier mit ihren unbekannten Absichten genannt wird, da hätte man vielleicht auch noch einen Punkt bringen können oder insgesamt, dass es ein bisschen das mysteriöse Feeling, das gerade jetzt in diesen Bänden kommt und auch im nächsten Band noch fortgesetzt wird, das hätte man vielleicht deutlicher aufgreifen müssen. Also es sind ja jetzt wieder sehr spannende Bände aktuell seit Band 73, also im letzten Band und diesem Band jetzt eben. Wobei wir allerdings natürlich nicht wissen, was im japanischen Original hinten als Inhaltsangabe steht, ne? Ja, genau, das ist natürlich immer so eine Sache. Ja. Sonst haben wir natürlich wieder die Mauer im Hintergrund und den Verweis auf Mystery, 6,50 €, 6,70 € in unserem Nachbarland. Und nicht zu vergessen natürlich diesmal wieder die Seite, der Buchrücken oder wie man es auch immer nennt, wo jetzt natürlich Connens Brille auf dem Falltür? Loch der Falltür oder Klappe zu sehen ist, die dort ja Connen verschlungen hat. Und ja, wie es da weitergeht, das erfahren wir im nächsten Band. Ich habe den ja schon hier. Ich auch. Will aber mal nichts verraten. Und dementsprechend, ja, also es geht noch weiter voran. Und das ist immer eine sehr interessante Geschichte, die wir ja immer hier im Podcast auch besprechen. Von Connen selber sieht man ja nichts mehr. Nee. Schon seit länger. Ja, genau. Ja. Ist das erste Mal? Ja, letztes Mal war ja noch die Hand zu sehen. Und vorher war auch immer eigentlich Connen zu sehen. Tja. Ja, stimmt eigentlich. Interessant. Außer bei einem Band, ne, wo mal das Connen-Bild vergessen wurde. Da war doch mal was. Ja, das. Ich glaube, das waren 3 oder 4 sogar insgesamt. Ehrlich? Ja. Ja. Es gab sogar Sticker, um das nachzukorrigieren. In Band 40 gab es die Sticker. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns mal den Inhalt genauer an, bevor wir jetzt hier das Äußere ziemlich weit kaputt manövrieren. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal die erste Seite an, wo Aoyama sich ja wie immer mit einem fröhlichen Hallo vorstellt. Und Hallo. Ja, dass er dort steckt, ist natürlich ein schöner Wortwitz, wenn man das Bild darüber sieht mit der Vase. Und das finde ich auch sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie es im japanischen Original war. Ich kann kein Japanisch, muss ich leider zugeben. Mhm. Allerdings ist es sehr schade, dass es außenrum diesmal schwarz ist, finde ich. Also es sieht ein bisschen komisch aus. Also das hätte man vielleicht auch weiß gestalten können. Ich weiß nicht, wie es bei den vorigen Bänden war. Da war es, glaube ich, immer weiß außenrum. Und hier ist es auf einmal schwarz. Nee, es wird oft schwarz genommen, oder? Habe ich in Erinnerung. Nein, ich meine nicht. Nee. Also das wird auch immer im Hintergrund gehalten, also weiß. Das ist irgendwie ziemlich komisch hier. Und sonst hatten wir ja, wie ich halt eben schon angesprochen hatte, beziehungsweise worauf Kevin hingewiesen hatte, diesen gewohnt und gewöhnt Fehler in der Einleitung hier. Also gleich 2 Fehler neben dem Hallo mit einem L, was eigentlich total... Und 3 A's, ja. Hallo. Der Band beginnt mit dem ersten Wort und da ist gleich ein Fehler drin. Also es ist wirklich grauenhaft. Wenn sich einige Leute diesen Band nehmen und mal gucken wollen, worum es denn da geht, und einfach diese Titelseite aufblättern und dann gleich Hallo lesen, dann kann man das ist eigentlich so ein Argument, den Band nicht zu kaufen, ja, würde ich sagen. Ja, eigentlich schon, ja. Direkt dort ist gewohnt und gewöhnt, okay, das kann man falsch machen, das kann ich verstehen, aber Hallo, hier steckt euer Aoyama, naja. Ich glaube, bei EMA wurde nicht nur Frau Steinkreisel gefeiert, so wie es ja aussieht. Ja, zudem gibt es ja auch noch in der Einleitung ziemlich interessante Informationen von Aoyama selber, dass er eben mit der Sprache aus Tokio gar nicht so zurechtkam anfangs. Das fand ich sehr interessant, wusste ich bisher gar nicht, also ist immer toll, da irgendwas über ihn zu lesen. Ja, wo du schon ansprichst, Frau Steinkreisel, die ist ja dieses Mal auch immer noch nicht mit dabei, die Arme, oder nicht mehr. Aber nicht nur sie, ne? Wie meinst du das? Der Buchdruck ist auch nicht mit dabei? Richtig. Ja, was mir aber aufgefallen ist, hier wird zum Beispiel die Korrektur genannt, das war ja bisher, glaube ich, gar nicht so der Fall. Mit Marie Alice Raymond, klingt nach einem sehr amerikanischen Namen, dass sie hier so für die Korrektur zuständig ist, spricht für den Band. Ja, ja, und eben auch der Kasten unten drunter, wo EMA mit der Egmont, der ist auch neu, Egmont, ja? Verlagsgesellschaften, der war allerdings auch schon im Kaido Kid Band drin, muss man dazu ja, sagen. Ja, nur im Kaido Kid Band. Und bei Connen ist er jetzt eben das erste Mal dabei, der letzte Band ist ja auch schon einige Monate her, dass er erschienen ist. Im Mai war das, glaube ich. Und dementsprechend, sonst sind die ganzen Redakteure gleich geblieben. Also Steffen Hautog, Claudia V. Willhauer und Theresa Lindenstrut. Aha. Ja, aber auf jeden Fall Frau Raymond, ne? Sie müssen sich noch einfinden, habe ich das Gefühl. In den Korrektur. Ja, also es war aber gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also im Vergleich zu anderen Bänden sind dieses Mal wirklich erstaunlich wenig Rechtschreibfehler mit dabei. Das ist richtig, ja. Das ist schon erstaunlich, aber im Vergleich zu Costa Caspari oder wie auch immer er heißt, von unseren Kaito-Kid-Bänden, ist es natürlich immer noch eine ziemlich hohe Quote, die wir in diesem Band haben. Ja. Naja, hoch mit 3 bis 5 Fehler, würde ich jetzt mal sagen, insgesamt. 3, 4, ja, doch. Ja. Okay, gehört dazu sagen, zufällig das Wort denn mit einem... Genau, ja. Genau. Ein Den-Denn-Fehler. Den-Denn-Fehler, ja. Ja. Das fällt irgendwie jedem auf den ersten Blick auf. Mhm. Ja. Weil sich das nicht so schön liest, ja. Was ich noch interessant fand, war die Egmont Foundation, also die Zielsetzung, die sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Ist ja auch mal gut zu wissen. Interessant. Klingt gut. Ja. War das bisher immer drin? Das ist jetzt das, neu, oder? Das war noch nie drin, nein, das ist jetzt neu. Ja. Aber sonst was alt ist, ne, ist immer noch der Pappbecher. Ja. Ja, genau, der Pappbecher. Der pappt da schon seit Band 70 gefühlt fest. Und eigentlich ist es ja aus Band 66, nicht? Mit eigentlich ja, genau. Mit in Japan findet man hier übrigens Tonnen und Shinichi, die über eine optische Täuschung grenzen. Ja, genau. Also, das hat natürlich auch einen Bezug zu diesem Fall. Mhm. Und auch noch eigentlich zum nächsten Band, wo dann ja der Fall aufgelöst wird, in dem es um optische Täuschung geht. Und besonders da wird es dann um diese optischen Täuschungen eben gehen. Also, sehr interessant. Also, ihr kennt ja dieses, ich weiß gar nicht, ob dieses Phänomen, was man jetzt in Band 74 in der japanischen Version sieht, einfach beschreiben kann. Es sieht ziemlich komplex. Also, es ist ein Strich mit zwei Pfeilen nach innen und nach außen. Genau. Also jeweils. Ach, ich weiß nicht, ob ihr das welcher versteht. Strich ist länger? Bestimmt. Es genau. Genau, welcher Strich ist länger? In der Realität sind aber beide gleich lang. Ja, genau. Und bei einem sind eben diese Dreiecke, also so ein Dreieck, größer-kleiner Zeichen. Ja. Einmal beide jeweils nach außen und einmal beide nach innen. Und natürlich sind die beiden Striche gleich lang, schätze ich mal. Die Pfeile suggerieren einfach einen falschen Effekt. Genau, so wie in diesem Band später auch noch, wo wir noch drauf zu sprechen kommen werden. Ja, die Pappbecher kennen wir ja aus Band 66 und allen darauffolgenden Bänden gefühlt. Dann der bisher geschah Text. Da muss ich wie immer kritisieren, dass es dort eigentlich immer nur um die grundsätzliche Handlung geht, dass allerdings zum Beispiel der Fall aus dem letzten Band gar nicht angesprochen wird. Das heißt, wenn sich jetzt jemand einfach nur mal Band 74 kauft, weiß er gar nicht, was denn im Fall 1 angesprochen wird. Er weiß ja gar nicht, worum es bisher ging in Band 73, am Ende des Band 73. Sehr seltsam, ja. Und dementsprechend würde ich mir das auch in den kommenden Bänden vielleicht mal wünschen, dass aber dort auch aber normalerweise machen die das doch immer. Schon seit einigen Bänden nicht mehr, muss ich dazu sagen. Das ist immer... Ja, ich weiß es nicht. Also, was falltechnisch angeht, wird ja das meiste nochmal wieder wiederholt vom Täter oder von Conan, bevor der Fall an genau, sich abgeschlossen das ist ja wird. Das ist natürlich positiv. Und man kann sich das ja so vorstellen, wie beim ersten Band. Da startete ja gleich direkt in einem Fallgestehen die ganze Serie und wurde dann auch direkt abgeschlossen. Und vielleicht, ja, ist es doch noch irgendwie möglich, dass der Leser reinkommt, aber er kennt natürlich nicht die ganzen Hintergründe dieser und Organisation. Charaktere, ne? Ja, genau. Also man baut ja eine Entwicklung zu den Charakteren auch auf, eine Bindung. Stimmt. Und die ist eben in diesem Fall nicht da. Also ich hatte jetzt auch, da ich Band 73 erst vor 6 Monaten das letzte Mal gelesen hatte, hatte ich auch Probleme, hier meine Beziehung zu den Personen wiederherzustellen. Aber durch diesen Einschub hier am Anfang, wo alles nochmal neu aufgegriffen wurde, ging das eigentlich recht gut. Und ich hatte den Fall auch noch sehr gut in Erinnerung. Also demnach war das eigentlich ganz okay und... als der Fall dann vorbei war, wusste ich auch wieder genau, worum es da ging und wie es denn ausging. Also das ist jetzt, gut. Bevor wir weiter darüber sprechen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, den Inhalt zu besprechen. Und da wird uns jetzt Olli erstmal erklären, worum es denn in diesem ersten Fall, beziehungsweise den letzten Fall aus dem letzten Band und dem ersten Fall dementsprechend in diesem Band, jetzt genau geht. Keine Hand verstanden. Ja, genau. Philipp, du hast es ja schon gesagt. Also jetzt in Band 74 wird halt der Fall um die Geiselnahme abgeschlossen. Der nennt sich hier Vertrackte Seiten. Um nochmal halt kurz in den Fall reinzukommen. Es geht darum, dass eine Schriftstellerin halt Selbstmord begangen hat und der Bruder von ihr glaubt das aber nicht, hat dann drei vermutliche Täterinnen in die Detektei bestellt und daraufhin die Detektei als Geisel genommen, indem er sich Bomben umgeschneit hat und die und eine Pistole dabei hat. Und dann wollte er halt von Kokoro, dass er den Fall löst. Dann sind zurzeit in der Detektei noch halt Kokoro Mori, Ran Mori, Sera Masumi und halt die vier eben genannten Personen. Und dann kommt es halt zu der Situation, dass Conan ist zurzeit bei Professor Agasa und er kriegt dann über einen Handyanruf halt von dem Fall mit und in einer plötzlichen Situation sieht er dann halt gezwungen, den Fall mit Shinichi Kudos Stimme sozusagen zu bearbeiten übers Telefon. Und damit geht es dann jetzt halt auch weiter. Die Ermittlungen sind jetzt gerade an dem Standpunkt, dass die vermeintliche Täterin halt von Shinichi Kudo halt jetzt genannt wurde. Der Name ist gefallen. Und deswegen ist jetzt der Geiselnehmer halt der Meinung, ja, die Täterin wurde gefunden. Und jetzt will er natürlich sich an ihr rächen und sich dann anschließend selbst umbringen. Und Shinichi Kudo erzählt dann allerdings nur, dass der Name der Täterin halt einen bestimmten Spitznamen hat, ist aber der Meinung halt, dass diese Frau nicht die Täterin ist, die die Schwester des Geiselnehmers umgebracht hat. Er erläutert dann daraufhin halt ausführlich, dass es sich dabei um einen Selbstmord handelt und daraufhin ist der Täter halt in dem Moment so geschockt, dass ihn Ran und Sera überwältigen können und er wird daraufhin von der Polizei halt festgenommen und abgeführt. Nachdem jetzt der Täter quasi überführt scheint, kommt dann aber Shinichi über Telefon halt nochmal mit der Meldung, dass der wirkliche Täter jetzt von ihm halt entlarvt wird. Ja, wie dann jetzt die Ermittlungen weitergehen, wer denn jetzt der wirkliche Täter ist, das denke ich mal, könnt ihr euch dann selber nochmal durchlesen. Und ja, es wird auf jeden Fall doch noch eine recht spannende Fallauflösung werden. Ja, also ich fand den Fall auch ganz okay. Also es war nicht der beste. Dadurch, dass Sera jetzt eben letztes Mal aufgetreten ist, gab es natürlich noch so eine gewisse Grundspannung. Ich meine, vor allem alle, die jetzt Band 73 auf Deutsch das erste Mal gelesen haben, die dürfen besonders gespannt gewesen sein, wie denn dieser Fall ausgeht mit Sera. Und ich glaube, weil ich den Fall in Japan gelesen habe und es da jede Woche weiterging, war das so, dass ich es nicht besonders spannend fand. Und ich finde es auch immer noch nicht besonders spannend. Einzige interessante Punkte sind zum Beispiel die Überwältigung des Täters, dass eben Sera und Ran zusammenarbeiten, der Punkt mit Shinichi und Sera, dass sie gegensätzliche Meinungen haben, was denn die Ermordung eines Täters betrifft und eben auch, dass Conan herausfindet, dass Sera ein Mädchen ist, das ist auch ziemlich elementar, das wird ja auch im späteren Verlauf dieses Bandes noch weiter angesprochen werden von anderen Charakteren. Ja, insgesamt kann ich, glaube ich, bei meiner Bewertung bleiben, die ich, glaube ich, jetzt mal schon genannt habe. Es waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2 von 5 keine Ahnung, Sera-Röcken und dementsprechend Ja, ich persönlich muss sagen, ich fand den Fall in Band 73, ich dachte nur noch oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber jetzt, wo ich ihn hier in dieser Auflösung habe, die war ja dann doch ernüchternd, also die Auflösung selber, diese, ja, dieses letzte Kapitel. Deswegen, ich kenne meine Wertung nicht mehr, aber die war das auf war, jeden Fall... Vermutlich waren das 5, so wie vermutlich, ich dich ja, kenne. Vermutlich, ja. Aber ich musste jetzt auf einen 3 runtersenken. Auf 3 Sera-Unterhosen oder was auch immer. Nee, also 5 oder 4, nee, nein. Ja, ich würde mich da anschließen. Ich würde auch 3, ich sag mal, Ran-Unterhosen geben. Weil das Problem ist, dass hier so ein Fall besprochen wird, der so ein bisschen an die Länge gezogen wirkt und der auch zurückliegt. Das heißt, man bespricht hier den Fall nur und das ist ein bisschen arg in die Länge gezogen. Und ich fand dann teilweise auch Finichis Verhalten etwas unlogisch, dass er so die falsche Täterin nennt, um das irgendwie herauszuzögern. Aber damit riskiert, dass dieser verrückte Täter da, der zu einem imstande scheint, da die falsche erschießt. Nee, er hat es ja so extra gesagt, damit er nicht die echte Täterin erschießt. Naja, ja, damit er sich nicht hochsprengt danach auch richtig. Noch mit seinen Bomben. Er wollte ihn ja so quasi schocken, damit er zu überwältigen ist. Weil er wusste ja, Ran ist da, er kennt auch Seras Jeet Kune Do-Fähigkeiten. Bam, Na, aber ich meine trotzdem, also der hält ihr ja da die Pistole in den Mund und ist eigentlich bereit abzudrücken. Gut, das konnte er nicht sehen, ne, am Telefon, sag ich mal. Aber er hat es erwartet, also er hätte es erwarten müssen eigentlich, hätte er, denn der Täter ist ja zu allem fähig, er kennt ja Täter. Und dementsprechend. Ja, ich glaube, ein paar Fälle gab es schon. Ja. Kudo wird auch ziemlich gelassen. Manchmal etwas zu rational oder zu. Er geht immer zu sehr von lieben Tätern aus oder so, von ausgeklügelten Plänen und rechnet nicht so mit verrückten Sachen, sage ich mal. Scheint so, und, ja. Und wegen der Länge des Falls, also es gibt ja häufiger schon mal in Detective Conan diese Situation, dass Aoyama einen Fall extra noch ein bisschen in die Länge streckt, damit er eben noch einen spannenden Cliffhanger hat. Also in diesem Fall war es ja so, dass es ein extrem spannender Cliffhanger war, obwohl der Fall eigentlich total banal und alltäglich ist. Und diese Situation gibt es in Detective Conan leider häufiger, was ich ziemlich schade finde, denn ein Band mit einem Fall abzuschließen hat auch mal was sehr Interessantes. Ich kann mich kurz fassen, ich schließe mich insoweit an und vergebe genauso gute 3 von 5. Drei was? Sagen wir mal 3 Sondereinsatzkommando-Abzeichen. Ich würde in Andenken noch auch an die Spannung aus Band 73, würde ich mich hier sogar für 4 von 5 Cera-Röcken hingeben, weil... Ich finde einfach in Band 73, der gehört ja noch dazu mit zum Fall und da wurde die Spannung halt einfach so richtig gut aufgebaut und ich fand jetzt okay, dass jetzt der Fall so, sagen wir mal, lahm endete, ist okay, aber es war jetzt auch nicht so schlecht, also wenn so im Ganzen betrachtet, gebe ich dem Fall dann doch 4 von 5 Cera-Röcken. Ja, also ich würde mich der allgemein vorherrschenden Meinung auch anschließen, so circa 3 von 5 Klapphandys, denn ich finde jetzt dieses Thema mit der Geiselnahme finde ich ziemlich spannend, nur der Fall an sich in diesem Badehaus oder in diesem Hotel, der an sich war ziemlich lahm, finde ich, und so 0815, ja, 3 verdächtige Fall und auch mit keinem so riesig besonderen Kniff. Und deswegen halt nur 3. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir mal weiter direkt mit dem nächsten Fall, den ich besonders spannend fand, aus einem bestimmten Grund. Das können wir alle sehr gut nachvollziehen. Ja, genau. Und da würde ich doch gerne Kevin mal bitten, den Fall mal kurz vorzustellen. Mit Vergnügen, vielen Dank. Nämlich handeln die nächsten 3 Kapitel um einen Fall, es geht um eine Vase, banal gesagt. Die hat Professor Agasser und er möchte ihren Wert herausfinden. Und das, um sich die Sache einfacher zu machen, filmt er sich und die Vase dabei und stellt sie auf ein Videoportal hoch, um dort die Meinung von anderen zu wissen, zu erfahren. Und tatsächlich kommen 3 Besucherpaare vorbei und möchten sich diese Vase anschauen und nehmen ihm auch eine Meinung ab. So weit, so gut. Später aber kommt dabei raus, dass dieses eines der 3 Besucherpaare vielleicht etwas mehr vorhatte, als sich nur die Vase von Professor Agatha Intiner mit ihm den Wert herauszufinden, sondern auch noch, ja, wie sagt man so schön, die Vase auch an sich zu reißen. Es geht weiter und ja, wie gesagt, ich versuche es eigentlich gerade so spannend wie möglich zu erklären, aber irgendwie klappt das gerade nicht mehr. Denn Ai kommt auch wieder in Hände, aber auch Ayumi kommt in Gefahr. Warum eigentlich? Es ist nämlich so, in diesem Video, das Professor Ackerson dreht, oder von Ai drehen lässt, ist auch Ai zu sehen im Spiegel. Und ja, es kommt tatsächlich der Verdacht auf, dass die schwarze Organisation dahinter steckt, hinter einer, Achtung, Entführung. Scheinbar wird Ayumi versehentlich entführt, obwohl Ai entführt werden sollte. Ja, sehr spannend. Das ist ja eigentlich auch schon der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Richtig. Also Ayumi wird entführt, weil sie eben für Ai gehalten wird, da sie die gleichen Kleidung anhat, weil die Detective Boys eben Curry gekocht haben und dabei ging leider einiges in oder auf die Hose, kann man hier aber eher sagen. Und zwar auf Ayumis Hose. Ja. Und die muss ich dann entsprechend waschen und zieht sich Kleidung von Ai an und wird deswegen verwechselt, so scheint es. Ja, so scheint es erstmal. Was hier in diesem Fall auch besonders spannend ist, das ist zum Beispiel ein Subaru Okia, der hier auftritt. Und zwar gibt's dort wieder eine interessante Parallele, und zwar keine Parallele, und zwar taucht Cera auf und befragt die Detective Force, also genauer Mitsuhiko und Genta, nach Subaru Okia oder beziehungsweise auch Shinichi. Nach dem Einwohner, der jetzt bei Shinichi wohnt, ja. Genau, und dann begleitet kann man gar nicht sagen, also verfolgt Subaru Okia die Detective Boys zum Einkaufen in den Baker-Supermarkt, und später ist Subaru Okia noch mit Kopfhörern in seinem Haus zu sehen, wie er die Detective Boys und Agasa heimlich belauscht. Also das erinnert hier an alte Wermutzeiten, und was es damit auf sich hat, das erfahren wir natürlich in späteren Bänden zum Glück noch. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, und ich finde das sehr gut gemacht von Aoyama hier, dass er wieder ein paar Elemente einbringt, die eigentlich so mit dem Fall gar nichts zu tun haben, aber trotzdem so die Spannung der Haupthandlung noch ein bisschen aufgreifen, also mit Cera und Okia, dass es eben noch so ein Gefühl gibt, dass die Haupthandlung trotzdem vorangeht, obwohl sie eigentlich ja gar nicht vorangeht, also im gewissen Sinne. Ja, vor allem, es wurde ja vorhin die Spiegelung in der Brille erwähnt, in der Ai Haibara zu sehen wird. Und von Subaru Okia sehen wir ja auch wieder diesen bekannten Spiegelbrillenblick, was ja auch immer wieder toll ist für Detektiv Conan-Fans, dass mal wieder diesen Mysteriefaktor zu sehen. Und vor allem die Kleidung von Subaru Okia in diesem Fall, für die würde ich allein schon eine 1 vergeben. Hat mir sehr gut gefallen. Und pure Eleganz und Stil, kann ich nur sagen. Ja, ich finde es auch sehr, sehr gelungen, die Kleidung. Also, ja, muss ich echt sagen. Keine Frage, also. Ich weiß gar nicht. Jetzt leider Geschmack. Ja, das stimmt. Aber ich finde es in dem Fall sehr gut passend geschnitten. Und, ja, und. Oh Mann. Ja, und außerdem. Ich merke schon, wir haben hier die neuen Modedesigner im Conan-Cast, ne? Ja, also ich habe auch noch dieses Trio, längerer Zeit haben wir schon nicht mehr gesehen, das tritt zwar selber nicht auf, aber die schwarze Organisation, Wodka, Gin und Wermut sind hier auf einem Bild noch zu sehen, in dem Conan an sie denkt. Das finde ich auch mal wieder nett, immer wieder diese schönen Bildchen, wenn jemand an diese Organisation denkt, zu sehen. Ja, genau. Nicht, dass Aoyama vergisst, wie man die Organisationsmitglieder zeichnet, das kann ja sehr leicht mal passieren, ja. bei dieser langen Zeitspanne, die es dauert. Aber bei Cera und Okia wissen wir ja noch gar nicht, ob das eventuell nicht auch da irgendwelche Parallelen gibt, aber das halte ich hier mal bewusst offen. Dumm ist nur, dass in den Organisationsfällen immer die Tinte so schnell leer geht. Ja, genau, das wird dann immer sehr schnell abgehandelt und danach bleibt dann noch genug Tinte für die Detective Boys, die anscheinend nicht viel Tinte in Anspruch nehmen. Ja, im Feldlagerwanderung. Insgesamt würde ich sagen, dieser Fall ist nicht ganz ausgereift. Also es war natürlich, die Erwartung war am Anfang ziemlich hoch, als der Fall in Japan herauskam, weil es eben um die Organisation ging. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Und als der Fall dann weitergeführt wurde, wurde er wieder so banal. Also ich würde sagen, insgesamt kann ich hier nicht mehr geben, auch als 2 von 5 Abzeichen. Das ist ziemlich komisch mit den Tätern. Man kann das gar nicht richtig mitverfolgen, miträtseln. Ist hier gar nicht möglich. Man kann einfach nur hoffen, dass die Detective Force den Fall bald aufklären und es weitergeht. Und deswegen 2 von 5 Detective Boys Abzeichen oder Vasen oder was auch immer oder Katzen, die auch noch eine besondere Rolle spielen hier, und nicht aber vergessen, dafür eine 5 von 5 Okia Kopfhörer, also die müssen mit dabei sein, also als Sonderwertung, ja. Ja, dann sag ich mal schnell, knapp 3,5 gebe ich. Ich habe sehr viel erwartet, doch eben mit Verlauf wurde halt klar, okay, Aoyama hat uns verarscht. Hier ist irgendwie mit Organisation und so doch nicht so viel wie angenommen, ne? Ja, Gosh, unser Obertroll. Ja, ja, schade, wirklich. Ich war wirklich. Aber dafür einige Hinweise. Dafür einige Hinweise auf die Haupthandlung. Das ist immerhin so. Also kommt ja jetzt auch häufiger vor in den kommenden Fällen. Das kann ich schon mal so verraten, auch in den kommenden Bänden noch. Also. Ja, genau, also nicht, dass es eine Zeit lang nichts gibt und dann kommt auf einmal alles geballt auf einmal, das finde ich immer sehr schade, aber wenn es immer ein bisschen was gibt, hat der Leser auch ein bisschen was, worauf er sich immer freuen kann und so, und wenn er eben die normalen Fälle mag, kommt er natürlich trotzdem auch auf seine Kosten, also es ist nicht schlecht, was er gerade hier verfolgt oder auch immer weiterhin dann in Zukunft. Ja, es ist sehr interessant in dem, ich sag mal, Dreieck Cera, Okia, Conan, Ja, das Dreieck wird natürlich später noch ergänzt, aber dazu ja, dann in das, den kommenden ja. Bänden. Und jetzt möchte ich gerne nochmal die anderen Bewertungen hier gerne hören, damit wir auch nochmal zu einem Abschluss kommen heute. Wir müssen ja ziemlich viel heute hier zu siebt durchsprechen. Ja, dann ja. schließe ich mich einfach mal der bisherigen Meinung an und gebe auch 3 von 5 Schnurrhaaren, sage ich mal. Ja, der Fall hat eigentlich perfekt angefangen mit dem ersten Kapitel. Da ist Spannung drin, da ist Witz drin, Hinweise auf Sera und Ukiya. Ja, und danach, wie Philipp schon meinte, ist es sehr abgeflacht und recht banal geworden. Von daher, mehr als 3, denke ich, ist hier nicht drin. Ja, also von mir gibt's 4 von 5, weil mir hat er ziemlich gut gefallen. Vor allem, weil er halt trotz dessen, dass er halt nach diesem Schema ja 3 Verdächtige, einer war's, Schema abläuft, ist er halt, sind halt nochmal so Randaspekte immer ganz witzige, also noch mit Okja und Zera und so. Das macht ihn noch einen Tick interessanter, weswegen ich ihm 4 gebe. Ja, 4 von 5 Kaffeeflecke. Darf ich nochmal, spannend ist ja auch ganz am Ende die Szene mit Zera, die ja immer noch nicht ganz geklärt ist bis heute. Und mit Ai, das ist ja immer so ein Mysterium, was denn jetzt Zera mit Ai zu tun hat. Auf jeden Fall weiß Zera von Ais Existenz. Das ist schon mal sehr interessant, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und was ich noch interessant finde, ist dieses Taito Sky Hotel. Das kennen wir irgendwie gar nicht, oder? In dem sich Zera aufhält. Nein, also es müsste eigentlich... ich dachte bisher, das wäre das gleiche Hotel gewesen wie das aus dem letzten Band, aber es scheint es ja gar nicht zu sein, sehe ich jetzt hier auch gerade. Sie hat da kein Zimmer bekommen, wahrscheinlich ist sie in einem anderen Hotel umgezogen, oder? Mag natürlich sein. Ja, weil das kennen wir auch gar nicht und das muss sich natürlich auch, werden wir weiter verfolgen, ob es da neue Szenen gibt aus dem Hotel. Ja. Ja, genau. Also für meine Bewertung vergebe ich 3 von 5, vergebe ich, und was mich wundert hat, dass keiner irgendwie so erwähnt hat, warum eigentlich Ai Haibara plötzlich diese Käppi, diese Schirmmütze trägt, die ihre schöne Haarpracht verdeckt. Es hat natürlich auch etwas Attraktives, wenn diese Haare leicht hinten auch wie ein Zöpfchen heraushängen. Aber das ist doch recht eigenartig, was Ai Haibara eher nicht getan hat. Ja, das hat so was Jungenhaftes, finde ich auch. Mhm. Ja, das ist ja auch vielleicht ein Trick. Ich meine, junge Mädchen, Ai... Organisation, Sherry? Ja klar, war auch bei ihrem ersten Fall, aber nicht bei Schüsse im Stadion. Da hat sie ja auch diese Mütze aufgehabt von Conne, das aber stimmt. Aber was ist denn hier mit der Organisation los? Also es ist ja gar nichts passiert in dem eigentlichen Sinne. Vielleicht hat ja Conne Angst... Aber sie hat ja? Das doch befürchtet, dass sie entdeckt wird, weil ihr Spiegelbild zu sehen war. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, es hätte auch passieren können, ja. Also das war ja noch gar nicht, das war ja da noch gar nicht bekannt, oder? Das war jetzt doch, ich glaube schon. Im Supermarkt haben wir so erst rausgefunden, dass Genta und Mitsuki berichten dadurch, dass Zera das gesagt hätte, dass sie Ai gesehen hätte. Und vorher war das ja gar nicht klar, also schätze ich mal... Ach, trägt sie da schon die Käppi? Ja, schon ganz direkt zu Anfang. Aber ich schätze mal, dass vielleicht Conan Zera gegenüber ein bisschen skeptisch ist und deswegen versucht, Ai irgendwie zu beschützen, was er ja versprochen hat. Und dementsprechend... so muss es sein, ja. Also ich würde dann dem Fall 3 von 5 Fußbällen vergeben. Fußbälle. Ja. ja, eigentlich 2, weil ich den Fall an sich relativ unspektakulär fand. Aber 4, weil halt Bezug zur Hauptstory wiedergenommen wird durch Subaru und Zera. Weil ich es halt damals, als ich es las, sehr spannend fand zu sehen, wie halt Zera verdächtig auch in Shinichis Wohnung guckt und wie Subaru auch auf Zera reagiert. Des Weiteren fand ich auch zum Schluss des Falls, dass Zera dann halt diese Dateien löscht und dann diesen Spruch zum Schluss sagt, Daten lassen sich eben leicht löschen. Das ist Zera halt sehr mysteriös wirken lässt, weil man halt noch mehr so nachdenkt, was will die Frau, warum ist sie dort und was hat sie mit Zera zu tun? Mit Ai zu tun. Ja, aber warum löscht sie die Daten überhaupt? Das weiß man ja noch nicht. Das ist die Frage, die nicht geklärt wird. Also eine Lücke noch, die es im späteren Verlauf zu schließen gilt, Kevin, der hier nicht gespoilert werden Spoiler, will. Spoiler, halt, ey! Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass in dieser Szene, die ihr jetzt anspricht, wo sie eben dieses Video löscht, dass sie da zum ersten Mal so richtig... Ja, okay, abgesehen von der Schuluniform, obwohl es dann nicht, auch nicht so wirklich rauskommt, außer aus dem Rock, da ist sie wirklich so richtig weiblich mal dargestellt, ausnahmsweise. Das stimmt ja, das wird, ja. Ja, genau, das wird ja auch im kommenden Fall noch angesprochen. Also, dass Sera bei Sera eben lange Zeit gar nicht klar war, auch ob sie denn jetzt, ob er, sie jetzt männlich oder weiblich ist. Aber das wird jetzt hier ja ganz klar damit praktisch aufgeräumt, würde ich sagen. Also auch schon vorher mit der Schulkleidung auf jeden Fall. Ja, eben. Ja, ich gebe dann auch nochmal eben schnell meine Bewertung ab, damit wir auch zum nächsten Fall dann kommen. Also ich fand den Fall auch relativ gut, auch oder ne, so auch wegen der verschiedenen Aspekte halt. Okia taucht auf, Sera taucht auf. Es sind hier wieder so ein paar Informationen halt gegeben. Man überlegt wieder, es ist ja immer noch nicht raus, wer ist denn jetzt eigentlich Bourbon? Könnte das Okia sein? Könnte das Sera sein? Also die Handlung wird nochmal, die Haupthandlung wird nochmal bisschen in die Höhe getrieben, also an Spannung. Und ja, ich gebe dem Fall so insgesamt 4 von 5, ja, Detective Boys Abzeichen, Sera Rücken, Okia Brillen. Kommen ja wirklich viele Leute hier vor. So, ich glaube, jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Fall, nicht wahr? Und zwar geht es so noch ein Duell zwischen West und Ost. Und nein, Kevin, und da wird uns jetzt Manuel ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Ja, genau. Also wie Philipp bereits erwähnte, es geht wieder mal um das Aufeinandertreffen von West und Ost, das heißt von Shinichi und Heiji. Das heißt, Heiji und Kazuha kommen mal wieder nach Tokio, um die Familie Mori zu besuchen. Und Shinichi kommt in die Detektei Mori, während Sera auch da ist. Heiji wird Sera vorgestellt und auch als Detektiv des Westens eben. Und da wird gleich mal wieder dieser Gag mit der Oberweite natürlich gebracht. Und dann ruft Kazuha aus einem Curry-Restaurant an, denn dieses Curry-Restaurant ist berühmt für sein extrem leckeres Curry und das wollen sie auch ein bisschen mit nach Osaka nehmen. Sie ruft eben an, dass dort jemand ums Leben gekommen sei auf der Toilette dieses Restaurants und dass die eben die versammelte Mannschaft dort bitte hinkommen soll, um den Fall zu lösen. Und Sera schlägt dann eben ein Duell zwischen Ost und West vor, indem sie eben sagt, ja, Shinichi soll seine Anweisungen Conan am Handy geben. Und dann kommen sie eben dort an, wo sie auch auf FBI-Agent Camel treffen, der das Ganze auch gemeldet hat und die Leiche gefunden hat. Nämlich auf der Toilette saß Camel zwei Kabinen weiter als der Betroffene, der offenbar am Handy telefoniert hat. Jedenfalls denkt er, dass es so ist. Weiteres dazu kommt später. Er bemerkt, dass der Mann zwei Kabinen weiter anders spricht und bemerkt dann, als er mit Heiji spricht, dass dieser Mann eben auch Osaka-Dialekt gesprochen hat. Und dieser Mann wurde eben mit Blausäure-Bonbons getötet und es gibt eben wieder drei mögliche Verdächtige, die das getan haben könnten und die Leute wollen beziehungsweise die versammelte Detektivmannschaft wollen herausfinden, welcher von diesen Leuten aus Osaka kommt, denn in dem Gespräch, das Andrew Camel mit angehört hat, hat er mitbekommen, dass sie besprochen haben, dass sie zusammen in Osaka aufgewachsen sind und daher schließen sie, dass der Täter ebenfalls aus Osaka kommen, dass der Täter ebenfalls aus Osaka kommen muss und damit wollen sie eben irgendwie herausfinden, welcher von diesen Leuten aus Osaka kommt, da keiner von ihnen merklich Osaka-Dialekt spricht. Und ja, das ist so grob die Rahmenhandlung und die Auflösung lasse ich natürlich wieder weg. Ja, genau. Also ich finde es sehr interessant, dass hier mal wieder noch ein neuer Charakter auftritt, der auch mit Sera eine gewisse Verbindung aufweist. Das ist nämlich Andrew Camel, oder wie immer man ihn ausspricht. André Camel. Genau. Und zwar ist er ja beim FBI und scheint ja Sera irgendwie zu kennen. Also der eigentliche Fall in diesem Fall. Tolle Argumentation hier, tritt auch wieder teilweise in den Hintergrund durch diese Haupthandlung eben, die ja auch teilweise wieder fortgeführt wird, eben auch mit Jody und James Black, die eben draußen auch noch im Auto sitzen, auf Camel warten. Alright. Und dort ein Bild von Camel zugeschickt bekommen und da meinen die beiden dann später eben Sierra teilweise zu erkennen, was auch wieder interessant ist. Beziehungsweise Black erkennt genau, sie ja gar nicht, aber Black, interessanterweise, Jody und Camel denken beide sofort, es ist ein Junge. Aber Black erkennt sofort, das ist ein Mädchen. Aber er, im Gegensatz zu den anderen beiden, sagt, er hat das Mädchen nie zuvor gesehen und den anderen beiden kommt sie bekannt vor. Genau, und zwar, ja, dass ihm genau auffällt, dass es ein Mädchen ist, das ist ja schon, macht ihn eigentlich ziemlich verdächtig, aber was dann damit auf sich hat, das erfahren wir wahrscheinlich auch wieder später. Er gehört zu einer Verschwörung. Wie so häufig hier, also der Band hat wirklich noch genug, der lässt genug Fragezeichen da, die später dann aufzuklären gilt. Und ich kann sagen, dass einige von diesen Fragezeichen bis heute noch nicht geklärt sind, genauso wie vielleicht auch mit den Kassetten aus, die Ei von ihrer Mutter bekommen hat. Also solche Szenen, die bleiben für immer eben noch ziemlich lange Zeit offen. Und der Fall ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich, mit der Mordmethode und auch, dass es hier dieses Mal um Dialekte geht, finde ich sehr, sehr spannend. Das gab es ja bisher eigentlich noch gar nicht so richtig und es war auch gut erklärt hier in der deutschen Version mit den ganzen Sternchen und so weiter. Also ich kam gut mit, weil ich den Fall ja auch schon kenne. Ich weiß nicht, wie es bei deutschen Fans ist, die den Fall das erste Mal lesen, ob man da so gut mit einsteigen kann. Stelle ich mir als ziemlich schwierig vor, aber es könnte, glaube ich, doch durchaus gehen. Und demnach, dadurch, dass ich Camel auch sehr gerne mag und der Fall auch ganz gut war und man auch einige interessante Hintergrundinformationen aus Osaka bekommt und aus Japan, aus den verschiedenen Kulturen dort doch. Das fand ich sehr interessant und demnach würde ich auch hier ja drei Suppen, keine Ahnung, FBI-Abzeichen, vielleicht sogar vier geben. Ich möchte ungern eine halbe geben, von daher lege ich mich vielleicht mal hier auf 4 fest. 4? Oder doch 3? Ich weiß nicht. Ich nehme 3. Okay, dann nimmst du dafür 3, dann haben wir uns ausgeglichen. Genau. Okay. Also, ich nehme 3, wie gesagt, und möchte ganz kurz noch sagen, ich finde toll, dass der Mann mit der Verbrechervisage am Ende hilft, das Verbrechen aufzuklären. Ist super, ne? Ja, genau. Damit fehlen dem Meteorite die Argumente aus irgendwann. Hoffentlich. Denn ich halte Camel für einen sehr guten Mann. Ich denke, genau. Ich denke, er wird uns noch helfen in Zukunft. Ja, von mir gibt's 4 von 5 AB Chance. In diesem Fall AB, genau aus dem Grund, aus diesem Verwechslungsgrund. Ich fand den Fall ziemlich spannend und vor allem finde ich es eben wieder toll. Erneuter Auftritt des FBI, freue ich mich immer drüber, denn dann verspricht es immer spannend zu werden und man bekommt immer wieder so Ausflüchte ein bisschen beziehungsweise eine Verbindung zur Hauptstory und das macht das Ganze gleich wieder einen Ticken spannender und ja, definitiv 4. Ja, so, ich gebe 4 Blausäurekapseln und mir hat der Fall sehr gut gefallen und auch, dass James Black mal wieder sich blicken lässt, ist doch auch sehr erfreulich und kann nur sagen, also damit war ich zufrieden und dieses Opfer sah an einigen Stellen wirklich eher als ein Betrunkener aus als ein Opfer, weil die sind ja meistens öfters mal mit aufgerissenen Augen gezeichnet und dieses Opfer ist eher so recht recht seltsam in den Tod gefahren, ja, recht also normal, seltsam, ne? Ja, so ein beruhigten Blick nach einer Heroinspritze, sagen wir mal. Ja, ich gehe mal so auf 3 Hedi-Mützen auch, weil ich an sich jetzt kein so großer Fan von Hedi-Fällen an sich bin, aber der Fall doch dann aufgewertet wurde, einerseits durch diese Sprachbarriere mit dem Kansai-Dialekt, wo dann Hedi den Vorteil hatte gegenüber Conan, weil sonst immer Conan ihm meistens etwas voraus ist, beziehungsweise sie gleich auf sind. Und natürlich sonst noch durch das Auftreten von unserem lieben Verbrecher-Kamel und Mr. Black, die sich wirklich lange nicht mehr gesehen haben lassen. Ich würde überhaupt mal gerne das Curry aus diesem Restaurant probieren. Das scheint ja ziemlich lecker zu sein, dass dort Kasua und Kamel extra nochmal dahin fahren, um sich dieses zu kaufen. Also, kaufen ja. sich, ist das das gleiche, wo die auch Detective Boys kaufen gegangen sind? Nee, die haben doch einzelne Zutaten gekauft, die haben doch das Curry selber gemacht. Stimmt, ja. Genau, selbst gemacht, ja. ne? Ah, oh, okay, gut. Ja. Die hätten doch da beim Professor extra einen großen Topf stehen. Also ich würde 5 von 5 Miso-Suppen geben, weil ich den Fall an sich sehr rund und sehr gut auch finde. Vor allem halt diese typische Stichelei zwischen Heiji und Kon, oder Heiji und Shinichi, finde ich einfach nur genial. Vor allem wie Gosho Aoyama auch immer wieder die Gesichter gezeichnet hat, wenn der eine selbstgefällig zum anderen gegrinst hat. Ja, des Weiteren fand ich halt ein paar Aspekte sehr interessant. Zum Beispiel als Sera über ihre Mutter sprach und Ran darauf ansprach mit was Ran. Wo sich dann Ran dann dachte, nicht, dass ich deine Mutter kennen würde. Irgendwie wirkt es schon seltsam für mich, dass Sera ausgerechnet Ran anspricht auf ihre Mutter. Des Weiteren fand ich es auch interessant, dass Sera auf die FBI so seltsam reagiert hat, so selbstsicher, als sie von der FBI erfahren hat. Und da war noch was. Was waren da? Genau wie Con dann zum Schluss auch den Dialekt von Osaka auf die Spitze getrieben hat, wo selbst Heiji fast wütend wurde und ihm am liebsten wohl einen hätte scheuern würde. Ja, das kam in Deutschland, aber fand ich nicht so gut zur Geltung, dieser Osaka-Dialekt. Da hätte man vielleicht andere Wörter wählen müssen, um das auch klarer rauszustellen. Mit diesem nicht war, war ja jedes Mal, hat er ja immer extra gesagt. Das kam schon ein bisschen so provozierend rüber, aber dieser Osaka-Dialekt von Heiji, der fällt ja sowieso eher weniger auf, würde ich sagen. Aber fällt so, kaum auf, ja. Ja, aber man hätte es vielleicht bisschen extra noch so herausstellen können, finde ich. Also es wäre vielleicht besser rübergekommen dann auch für die Leser. Okay. Ich gebe 4 von 5 Ami-chan, weil ich den Fall auch relativ gut fand, auch mit den ganzen Hintergrundinformationen über die Dialekte und ja, dann das Sera war mit dabei, das FBI war mit dabei, das hat noch so ein paar offene Fragen wieder hinterlassen und ja, ansonsten war der Fall doch eigentlich recht ordentlich und ja, war mal wieder so ein schöner Shinichi ist eigentlich gegen Heiji, aber irgendwie haben sie dann doch zusammengearbeitet und den Fall doch gemeinsam gelöst. Okay, dann können wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Fall, würde ich sagen. In dem ein altbekannter Kommissar wieder auftritt. Genau, und eine Kommissarin und ein zweiter Kommissar natürlich auch noch. Aber da würde uns jetzt, glaube ich, Ishuk ein wenig mehr drüber erzählen, der uns den Fall mal kurz zusammenfasst. Richtig, bei dem Fall geht es um ein Mord, also zunächst mal muss ich mal vielleicht auf die letzte Seite des letzten Kapitels zurückgreifen, wo ja Conan fragt, warum Heiji überhaupt eigentlich in Tokio ist. Das wurde ja eigentlich in dem Fall nicht wirklich aufgeklärt. Jetzt in dem neuen Fall erfährt man halt, dass es um einen Mord geht oder um einen anstehenden Mord, dass jemand umgebracht wird. Wie hieß er nochmal? Das war der liebe werte Herr Augenblick. Wakamatsu, Kohei Wakamatsu. Richtig, genau. Es geht halt darum, dass Heiji dann gemeinsam mit Con den Fall dann bestreiten will, dass sie halt dann die Familie besuchen vom verstorbenen Mann natürlich und dass sie dort halt herausfinden wollen, was da jetzt genau passiert ist. Als Heiji dann sagte, dass sie sich auf den Weg dann machen will, Sera natürlich mitkommen, wo Heiji leider ihr sagen muss, dass sie nicht mit kann, dass er nur für, ich glaube, 5 Leute zugesagt hat. Das heißt, das ist auch der erste Fall seit längerem, wo Sera im Grunde nicht mehr wirklich auftritt, also nicht mehr so präsent ist in dem Fall. Es geht halt um einen Mord, den halt auch Kasua beobachtet hat. Sie war in einem verlassenen Haus gewesen, worum es halt in diesem Schreiben ging. Sollte ich vielleicht noch darauf eingehen, was in dem Schreiben stand? Nö, fass einfach den Inhalt kurz zusammen, also worum es grob geht. Ich denke, die meisten werden es ja schon gelesen haben. Irgendwie. Alles klar, also es geht halt darum, dass jemand halt über sein Verbrechen gestehen will und dass er auch schreibt, dass er eigentlich nur ein Spuk ist und dass man ein Phantom nicht wahrnehmen kann. Das wird dann auch Bezug auf die Morde haben, weil immer wieder eine Todesbotschaft hinterlassen wurde vom Mordopfer. Beim ersten war es Eye gewesen, also das englische Wort für Auge, was an dieser gekachelten Wand stand, was jedoch kurz darauf wieder verschwand, als Kasua nochmal danach geguckt hat. Als die dann bei der Frau des verstorbenen Mannes war, haben die halt darüber gesprochen. Der Sohn der Familie trat auch dann auf, der halt sehr arrogant und sehr selbstgefällig und eher selbstsicher wirkte. Er spricht halt davon, dass er eigentlich die Führung des der Firma seines Vaters übernehmen sollte. Kurz darauf hat er ein Stück Kuchen gegessen, worauf er auch zusammenbrach. Es soll dann halt nach Conan und Heiji sagen, dass es Zyankali war und dass nichts angefasst werden sollte. Einen Augenblick. Genau, es wurde dann eine weitere Todesbotschaft gefunden von einem Hausmädchen, wo eigentlich nur der erste Buchstabe zu sehen war, und zwar ein S. Dieser Buchstabe wurde auch auf eine gekachelte Wand geschrieben, was jedoch auch kurz darauf verschwand. Also in beiden Morden war die Todesbotschaft plötzlich verschwunden gewesen an der Wand. Dann haben hat Kasua oder Ran war das drum gebeten, dass man halt ihre alten Bekannten, den Kommissar Kansuke Yamato, beneidigen sollte, der ja auch in der Region agiert. Die haben das alte Haus sich angeguckt, also das Haus, wo der erste Mord stattfand, und hatten was Besonderes bemerkt eigentlich an diesen Wänden, die gekachelt waren. Also es ist halt so, dass diese Kachelmuster eine Raute förmig waren und von oben nach unten dunkler werden. Und dass da eine Täuschung zu sehen war, sodass es so wirkt, als ob der Raum von oben nach unten komplett dunkler wird. Und der Täter dies halt zu seinem, also das ausgenutzt hat, damit er halt seinen Mord begehen kann, ohne dass er wirklich Spuren hinterlässt. Dann haben sie festgestellt, dass eine weitere Botschaft versteckt war. Und zwar die des ersten Mordes vom Vater und vom Ehemann. Da stand hinter zwei Kacheln das Wort Son, also das englische Wort für Sohn. Sodass der Mordverdacht auf den Sohn zurückfällt. Jedoch ist er ja auch gestorben und man kann jetzt nicht, oder jetzt wissen die Leute halt nicht, wer der Mörder ist. Oder Heiji und Con tappen noch im Dunkeln und versuchen jetzt auf andere Wege den Mörder ausfindig zu machen. Des Weiteren ist da noch eine kleine Side-Story eingebaut bezüglich Ran und Shinichi. Da Ran Kasua erzählt, dass Shinichi ihm seine Liebe gestanden hat vorm Big Ben. Und Kasua natürlich total erfreut darüber ist. Ran wollte jedoch, dass nicht groß an die Glocke hängt vor Kasua, da sie ja weiß, dass Kasua auch hinter Heiji her ist und eigentlich nicht zeigen wollte, oder sie mit ihrem Glück nicht prahlen wollte vor ihr. Ja, aufgrund dieser Nachricht hat sie natürlich Kasua Mut gefasst und will natürlich Heiji auch dann ihre Zuneigung, Liebe gestehen. Aufhören tut dann dieses Band oder der Kapitel damit, dass selbst die Ehefrau jetzt hinter verschlossenen Räumen auch tot aufgefunden wurde. Naja, was heißt verschlossen? Halt mit zur Tür aufgefunden wurde. Dass sie halt mit einem sehr schockierten Gesichtsausdruck auf dem Boden lag. Wahrscheinlich auch durch eine Vergiftung. Ja. Ja, also dieser Fall ist ja wie immer sehr spannend und hat auch wieder einen Cliffhanger für den nächsten Band übrig. Ich muss sagen, dass er dieses Mal, das ist wieder ein guter Cliffhanger und er wird dieses Mal sogar besser aufgeklärt, also nächstes Mal, als es in diesem Fall der Fall war. Mhm. Finde ich persönlich, ich kenne die Auflösung ja schon, ist natürlich wieder der klassische Heiji-Fall, der jedes Jahr im japanischen Manga kommt. Dieses Mal wieder mit einer großen Familie und wo es auch um Baumkuchen geht, um optische Täuschung eben, wo auch dieses alternative Cover im japanischen Manga mit diesen Pfeilen, mit diesen zwei Strichen eben drauf anspielt. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr gut gemacht. Diese Familie hat sehr viele Charaktere, die auch bestimmte Eigenarten aufweisen und man kann sich gut mit diesen, kann die Person gut unterscheiden. Die haben alle was Besonderes in gewisser Weise und der Fall an sich ist auch nicht schlecht. Man fragt sich immer, wie es denn gewesen sein kann, Und im nächsten Band denkt ihr wahrscheinlich alle, also die es noch nicht kennen, wie einfach das im Endeffekt doch war und man ist trotzdem nicht drauf gekommen. Also so ging es mir damals und ich fand den Fall auf jeden Fall sehr genial. Ja, und auch, dass hier die Inspektoren oder Kommissare aus Nagano noch mit dabei sind, also Kansuke Yamato, Yui Uehara und eben Komei, das finde ich schon sehr toll und von daher würde ich den Fall auf jeden Fall, ich gebe mal 5 von 5 Crazy Diamonds. Also ich muss auch 4 geben. Was, wo ist der 5? Ja, hab ich vergessen. Auf jeden Fall, ich dachte am Anfang, das wäre so, also es war wirklich, ich dachte, ah, ein ganz normaler Standardfall, er kommt. Aber irgendwie mit jedem Kapitel, es wurde besser und besser und ich dachte, jetzt stellen sie den Täter, die Täterin, den Täter, die Täterin, wie auch immer, und auf einmal, bumm, ne? Und ich dachte, wow. Das dachte ich auch. Also als ich die Band nochmal gelesen hatte, auf der vorletzten Seite wollten sie da ja eben rein und ja. Dann war die auf einmal ermordet dort und da war der Band schon zu Ende. Ja, und toll. Dann dachte ich mir, wo ist Band 75? EMA, könnt ihr mal ein bisschen schneller übersetzen, oder? Aber ja. Beeindruckende Arbeit, ehrlich. Ja, das letzte Bild ist ja auch eindrucksvoll. Ja, vor allen Dingen ist es ja dann auch so, dass sie dann mit der Prämisse zu dieser Frau gehen, weil sie ja des Mordes quasi überführt haben und auf einmal liegt sie selbst tot da. Ich bewerte einfach mal jetzt, also ich finde den Fall auch, er ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber er ist schon wirklich sehr gelungen. Es kommen viele Charaktere auch wieder vor, auch noch Anspielung auf die Side-Story mit Ran und Shinichi, inwieweit sich da jetzt noch in den Sachen Liebe was tut, ist auch die Frage. Und dann eben halt auch die Sachen mit dem, jo, wir haben den Mörder gefunden, auf einmal ist der vermeintliche Mörder doch tot. Also sehr, sehr spannender Fall und ja, ich schließe mich da einfach mal Philipp an und gebe auch 5 von 5 Crazy Diamonds. Ich gebe dem Band 5 von 5 Baumkuchen, weil ich den Auftakt auch richtig genial fand. Also ich dachte auch zuerst 0815 Fall, aber es hat sich doch sehr spannend entwickelt, vor allem da ich selber auch sehr am Miträtseln war und dass da halt auch gerade diese gekachelten Räume halt, dass da so ein Strick versteckt ist, auf den man so nicht kommen wird oder nicht gekommen ist, dass das halt als Motiv oder als Tatwaffe benutzt wird, um halt die den Verdacht abzulenken oder halt als geisterhaft darstellen zu lassen. Um halt praktisch, dass die Augenzeugen halt das an dessen Aussage, was gezweifelt wird. Außerdem finde ich es noch genial, dass hier diesmal Heiji und Shinichi auch diesmal zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, wie im Fall davor. Ja, bei mir war so das persönliche Highlight auf der 5. Seite vom letzten Kapitel, tritt ja Gosho Aoyama höchstpersönlich auf, und zwar als Spurenermittler, also da bei der Spurensicherung. Auf der 5. Seite, da sieht man... Ist das der mit dem großen Brillenglas? Genau, der. Ja, ganz klar zu erkennen. Das ist so eine Anspielung, weil Gosho hatte ja zu der Zeit ungefähr, wo er das hier gezeichnet hat, sein Schauspieldebüt in einem Film gegeben, und da hat er auch bei der Spurenermittlung einen Ermittler gespielt, also in einer ganz kurzen Szene. Ja, ja. Aber bin mir ganz sicher, er hat mal in irgendeinem Interview gesagt, genau, dass er niemals in Conan vorkommen wird. Also kein Cameo-Auftritt. Ja, es ist wahrscheinlich nur eine Anspielung, aber ich fand's sehr lustig, weil es sieht wirklich genauso aus, Mensch, so der Charakter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dankeschön. Danke. Bitte. Toll. Also, hast du denn noch eine Bewertung für uns, Marcel? Oder habe ich die gerade eben gehört? Ja, ich habe mich schwer getan. Ich habe ihn jetzt noch nicht im deutschen Manga gelesen. Ich habe ihn damals im Anime geschaut. Das waren, glaube ich, 4 Episoden. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich finde es sehr nett. Also viele Wendungen und auch Humor ist dabei. Kansuke Yamato tritt wieder auf. Die optischen Illusionen waren schön gemacht. Ich fand ihn jetzt nicht super unterhaltsam. Also ein paar der Charaktere fand ich jetzt nicht so gut vom Stil her. Also das Hausmädchen hat mir gut gefallen von den Fallcharakteren, aber die anderen waren so ein bisschen farblos, fand ich. Von daher gebe ich mal 4 minus. Knappe 4, aber ich denke mehr als 3 schon. Ja, also ich gebe 5 von 5 weil ich finde den Fall richtig klasse. Er ist recht, richtig weil, so, ja. Er ist recht, weil Kansuke Yamato vorkommt und der gehört zu meinen Lieblingscharakteren. Ich finde den super. Ja, eben mit den optischen Täuschungen auch nochmal extra interessant gemacht und mit den Wendungen finde ich richtig klasse und bin gespannt aufs Ende. Und ja, 5 von 5, ja, was denn? Crazy Diamonds, Baumkuchen, was auch immer. Also ich finde den Band ehrlich gesagt sehr durchwachsen. Die Fälle an sich sind nicht so gut. Dadurch, dass aber diese Haupthandlung eben durch Sera vorangetrieben wird mit dem Videoportal und auch mit Kamel und James Black und Jodie Starling, die man nicht vergessen sollte übrigens, die auch damit dabei war. Und auch diesem genialen Fall am Ende mit Heiji, möchte ich dem Fall doch, dem Band insgesamt doch gerne, ja, ordentliche 4 Detective Boys Zeichen wahrscheinlich nicht, sondern ich gebe mal Sessel, weil die so schön hier vorne drauf sind, geben. Und ja, also die Fälle sind an sich sehr nicht gut, aber diese Haupthandlung, die eben vorangetrieben wird, die ja, ist für mich das ausschlagende Argument jetzt hier doch 4 Sessel zu geben. Und das wird dann im kommenden Band auch noch fortgesetzt werden. Also es wird dann immer noch spannender jetzt. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich fand die Fälle in dem Band so insgesamt mal mal was anderes, weil die alle mal relativ abwechslungsreich waren. Der zweite war extrem spannend, weil eben auch mal mit Sera ein bisschen weitergeführt wird und ist auch ein bisschen interessanter gehalten. Der folgende Fall ist sowieso spannend und auch noch mit dem FBI und eben die Haupthandlung wird immer weitergetrieben in dem Band und der letzte Fall ist dann auch nochmal so gut und das erste Kapitel ist jetzt nur noch die Beendigung des vorherigen Falls, das war halt nicht so toll, aber das fällt nicht so schwer ins Gewicht. Deswegen gibt's von mir 5 von 5 ja, Katzenaugen, weil das hinten so schön im Schlüsselloch ist von Oro. Ja, also ich fand den Band insgesamt auch sehr gut. Auch von den Aspekten her, dass halt sozusagen fast alle Charaktere aus der Haupthandlung auftauchen. Und ich würde sogar sagen, ja, das ist ein Band, den man eigentlich auch mithaben sollte und deshalb gebe ich auch 5 von 5 Sessel. Ja, ich finde jetzt, dass der Fall keine besonders guten Fälle hat, also alle sind relativ durchschnittlich, aber er hat eben auch keinen Fall, wo ich sagen würde, der hat mir gar nicht gefallen, also die sind alle durchaus lesbar und unterhaltsam, die Fälle, und von daher gebe ich mal durchschnittliche 3 von 5 Schnurrhaare und denke durchaus... Kein Zombie-Fall mit dabei, oder wie sehe ich das? Genau. Ja. Ja, und immer wieder Hinweise auf die mysteriösen Charaktere, also kann man sich durchaus durchlesen. Ja, so, ich habe eigentlich erwartet, dass Band 74 nach Band 73 noch einen draufsetzt und das Ganze nochmal explizit hochsteigert. Das war nicht der Fall, er blieb auf diesem gleichen Niveau, was ja nicht schlecht ist, sondern auch gut. Und ja, ich bin da auch recht zufrieden mit und kann auch sogar hier 4 von 5, jetzt habe ich mir vergessen, etwas auszudenken, sagen wir mal Brillengläser. Irgendwas mit James Black? Ja, sagen wir mal Brillengläser, 4 von 5 und die Frage, welche Absichten verfolgt eigentlich Masumi Sera hinten am Band, ist natürlich noch nicht beantwortet und von daher wird sich wahrscheinlich noch weiter andauern mit dem Kauf der nächsten Bände. Hat Kevin schon eine Bewertung abgegeben? Ich meine nicht, ja. Oder? Nee, hab ich nicht. Also ich gebe dem Band insgesamt 3,5 Kinder Schokobons und sage, der Band ist, also der eigentliche Kaufgrund ist die Story, nicht die Fälle. Also der letzte Fall ist der beste. Ja, obwohl, ja, da sind wir uns ja alle einig, schätze ich mal. Aber er ist der Beste und er, der letzte Fall und die allgemeine Story, die wieder nach einer Weile wieder einen kleinen Antrieb bekommt. Okay, nach einer Weile, klar. Deutschland wartet ja auch immer eine Weile auf neue Manga-Bände, die einfach mal einen Antrieb bekommt. Das macht den Band lesenswert und damit auch kaufenswert. Und er macht Hunger. Es kommt Curry drin vor, es kommt Baumkuchen drin vor. Gute Rezeptideen. Es kommt Miso-Suppe drin vor. Genau. Nur keine Schokolade mit Zitronengeschmack. Oder wie war das? Ja. Da müssen wir erstmal die Werbung von Kokoro angucken, um überhaupt zu entscheiden, ob wir die überhaupt kaufen wollen. Ja, durchaus. Genau, mit diesen Worten würde ich den Podcast dann auch gerne beenden wollen. Wir sind ja hier ein bisschen über der Zeit heute, allerdings, was ja auch zu erwarten war, schätze ich mal. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal auf unseren Facebook-Account Conan News verweisen. Und den Twitter-Account auch Conan News, dann das Wiki, detektivconan-wiki.com, aufs Forum, detektivconan-forum.com, auf den Newsblog, detektivconan-news.com. Und in diesem Sinne. Ja, Mario Mail sowieso, ja. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht es dann um den zweiten Kaito Kid Band, der auch mit dem Band 74 zeitgleich erschien. Also könnt ihr euch auf kommende Woche freuen und ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, also ich muss nochmal zum Taito Sky Hotel und Sera erwartet mich in Unterwäsche. Bis dann. So, jetzt drücken wir mal alle auf Stopp. Ja, Stopp drücken. Was machen wir jetzt, Clemens? Jetzt wird auf Stopp gedrückt.